Ja, wir haben die erste Position und unser Arm geht in Dömi Second. Unser linkes Bein nach vorne, Point und Lift und Point und Schließ. Nochmal, Point und Lift und was möchte ich da sehen? Thank you.